Ihr Lieben, kommen wir zu einem ersten besonderen Moment. Ich bin ganz doll stolz, dass ihr mich auf meiner Tour begleitet. Und sie steht mir nicht nur sehr, sehr nah, sondern ist auch eine tolle Künstlerin und einfach Person. Und ich freue mich, dass sie ihren ersten eigenen Song geschrieben hat. Und bitte jetzt um einen riesigen Applaus für meine Schwester Sarah! Wenn man so zweifelt und man sitzt allein zu Haus, man sieht das Leben so vorbeiziehen und du fragst, kommst du noch raus? Und ich seh die anderen tanzen und ich schau vom Rand aus zu. So viele knapp verpasste Chancen, denke ich, und dann kommst du. Immer wenn ich am Boden lag, warst du da und dann hast du gesagt: Niemand ist perfekt, komm und schrei es aus. Du bist nur ein Mensch und das bin ich auch. Du bist einfach echt, dafür lieb ich dich. Denn so wie du bist, bist du perfekt für mich. Wir sind alle. Doch besonders und Fehler machen uns erst schön. Und ich bin dir dafür dankbar, dass du so oft bei mir bist. Du bist sowas wie ein Anker, hältst mich, wenn die Welt bricht. Immer wenn ich am Boden lag, warst du da. Niemand ist perfekt, komm und schrei es aus. Du bist nur ein Mensch und das bin ich auch. Du bist einfach echt, dafür lieb ich dich. Denn so wie du bist, bist du perfekt für mich. Wir sind alle anders. Dafür lieb ich dich, denn so wie du bist, bist du perfekt für mich. Niemand ist perfekt, komm und schrei es aus. Du bist nur ein Mensch und das bin ich auch. Niemand ist perfekt und schon gar nicht dich. Doch du bist